Arsch auf mein Ficken. Doch du hast in Wahrheit einen anderen Mann im Sinn. Drum werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. Lass mich von dir gehen, bevor ich ganz hungrig bin. Shakens, Shakens, dein Herz liebt einen anderen. Shakens, Shakens, drum gebe ich dich frei. Shakens, Shakens, mein Herz muss weiter wandern. Shakens, Shakens, auf Wiedersehen, goodbye. Überall, wohin ich gehe, seh ich gebrochene Herzen. Erst heißt es, ich liebe dich und dann ist man allein. Spielt man nicht, sonst gibt es meistens Schmerzen. Und ich glaube, das kann nicht der Sinn der Liebe sein. Shakens, Shakens.